Unsere Gesellschaft ist tief gespalten. Unsere politischen Haltungen trennen uns. Ganze Kulturen und Milieus prallen aufeinander. Und diese Risse, die uns spalten, die werden mitunter an Familienfeiern besonders sichtbar an den Weihnachtstagen. Vielleicht könnt ihr da selber ein Lied von singen. Man sitzt an einem Tisch und irgendjemand macht einen politischen Kommentar und auf einmal herrscht bedecktes Schweigen. Diese Risse durchziehen die sozialen Medien. Facebook-Diskussionen, oh my goodness, sind ein Vorposten der Hölle. Und sie werden nur noch getoppt von Eltern-WhatsApp-Gruppen für Schulkinder. Die sind nämlich die Hölle selbst. Wenn ich noch so an meine Schulzeit zurückdenke, so ein bisschen verklärt vielleicht, dann gab es damals auch schon unterschiedliche Meinungen zwischen uns. Ein Teil meiner Freunde, die tickten eher konservativ, die hatten schon vor dem Abi einen Arbeitsvertrag bei einer Unternehmensberatung in der Tasche. Und andere waren eher so idealisierte Kommunisten und träumten davon, die Welt auf den Kopf zu stellen. Aber, und das fand ich bemerkenswert damals, diese Unterschiede haben uns nie davon abgehalten, zusammen eine Party zu feiern und mit Freude zusammen den nächsten Geburtstag zu begießen. Heute gibt es immer höhere soziale Mauern zwischen Milieus, zwischen Kulturen, zwischen Menschen unterschiedlicher politischer Überzeugung. Und auch in den Kirchen werden diese Fliehkräfte stärker. Man schaue einmal, wie es um die weltweite methodistische Gemeinschaft bestellt ist. Bei den Anglikanern sieht es ähnlich problematisch aus. Und auch in Deutschland gibt es freikirchliche Bünde, die sich spalten. Und ein wesentlicher Brandbeschleuniger ist das, was wir Theologen das Gesetz nennen. Regeln und Normen. Regeln sind ja auf den ersten Blick dafür da, das Miteinander von Menschen zu regeln. Aber faktisch trennen sie uns eher. Warum ist das so? Weil mir jede Regel einen Maßstab in die Hand gibt, um zu entscheiden, wer noch drin ist und wer außen vor steht. Wer Teil der Gemeinschaft sein darf und wer außen vor bleiben muss. Hältst du dich an die Regel, bist du drin. Hältst du dich nicht an die Regel, bist du draußen. Und oft sind uns diese Regeln, die wir als Maßstäbe benutzen, gar nicht bewusst. Ich gebe nur mal ein etwas vielleicht triviales Beispiel. Ich bin so halbbewusst von der Regel überzeugt, ein Kind sollte möglichst wenig vor einem Bildschirm sitzen. Und in dem Milieu, aus dem ich so komme, ist diese Regel unbewusst verankert. Und wenn ich dann doch mal U-Bahn fahre und dann sehe ich da eine Mutter und diese Mutter sitzt vor ihrem Smartphone und neben ihr ein 2-jähriges Kind am iPad. Dann gucke ich darauf und denke mir, furchtbar. Wie kann man nur? Regeln geben mir einen Vergleichspunkt, von dem aus ich auf andere hinunterblicken kann. So wie die Regel, nicht so viel Zeit bitte am Bildschirm für Kinder. Regeln geben mir diesen Vergleichspunkt, wie die Regel, ihr esst alle zu viel Fleisch. Oder auch andersherum, echte Männer brauchen einen Nackensteak. Die Frage nach gendersensibler Sprache, nach Klimaschutz, nach dem Umgang mit Corona, die Haltung zu Israel, das sind alles nicht nur wichtige Themen, um die es sich lohnt zu ringen und wo ich auch eine Meinung zu habe, sondern sie sind oft auch zu Identitätsmarkern geworden. Bist du dabei oder lade ich dich lieber nicht mehr zu meinem Geburtstag ein? Und religiöse Regeln können der schlimmste Brandbeschleuniger für Spaltung sein. Trägst du die richtige Kleidung? Fastest du richtig? Isst du Schweinefleisch oder nicht? Und da die meisten Religionen dieser Welt Religionen des Gesetzes sind, also primär über Spielregeln funktionieren, die du befolgen musst, sind sie ein wesentlicher Faktor für die Fliehkräfte. Religion macht das Problem der Trennung und Spaltung oft nur schlimmer. Und das meint auch die christliche Religion. Wenn ich nun meine These für diese Predigt einmal auf den Punkt bringen darf, dann wäre das dieser Satz. An Weihnachten wird Gott Mensch, um die Menschheit wieder zusammenzuführen. An Weihnachten wird Gott Mensch, um die Menschheit wieder zusammenzuführen. Stell dir einmal das Evangelium von Jesus Christus wie ein kostbares Juwel vor. Und wenn du dieses Juwel in deiner Hand hältst und es leicht drehst, dann fällt auch das Licht in einem anderen Winkel auf das Juwel und zeigt dir eine neue Facette. Und das Evangelium von Jesus Christus ist reich. Es hat viele verschiedene Facetten und Implikationen, die sich aus der Menschwerdung Gottes für uns ergeben. Und eine Facette des Evangeliums ist, dass zertrennte Menschen durch das Evangelium wieder zusammenfinden. In der Bibel hat Paulus den Epheserbrief geschrieben und der Epheserbrief ist vielleicht der Brief im Neuen Testament, der diesen Punkt, der diese Facette des Juwels am deutlichsten herausarbeitet. Ich gucke mir jetzt einmal ganz grob im Epheserbrief mit euch an. Im zweiten Kapitel beschreibt Paulus das Evangelium in den ersten 10 Versen in ganz komprimierter Art und Weise. Also wenn ihr wissen wollt, was das Evangelium ist, die ersten 10 Verse des Epheserbriefes bringen es auf den Punkt. Da gibt es Spitzensätze wie: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und nachdem Paulus das Evangelium ganz komprimiert beschrieben hat, fängt er an, mit den Ephesern darüber nachzudenken, welche Konsequenzen sich nun aus dem Evangelium ergeben. Und Paulus sagt, eine Konsequenz ist, dass im Evangelium nun Juden und Heiden zusammenfinden. Jesus hat die Mauer zwischen Juden und Heiden eingerissen. Jesus hat die Feindschaft, die zwischen ihnen stand, getötet. Das Gesetz treibt Menschen auseinander. Das Evangelium führt sie wieder zusammen. Okay, manch einer mag sich denken, gut, und wie sieht das jetzt praktisch aus? Wenn in meinem Herzen die Botschaft ankommt, dass ich ein Sünder bin, und zwar ein Sünder, der nur aus Gottes Gnade lebt, dann beginne ich auch anders auf meine Mitmenschen zu blicken. Weil ich brauche nicht mehr zu denken, ich bin besser als die. Weil mein Selbstwert nicht mehr darin begründet liegt, dass ich die Dinge richtig mache, sondern mein Selbstwert liegt allein in dem, wer ich in Jesus Christus bin. Ein Kind Gottes. Wir als Gemeinde sprechen sehr oft am Anfang des Gottesdienstes gemeinsam ein Beichtgebet und bekennen alle miteinander, Gott sei mir Sünder gnädig. Da gibt es kein oben mehr und kein unten mehr, kein drin und kein draußen mehr. Alle sprechen gemeinsam, Gott sei mir Sünder gnädig. Wir leben nämlich alle aus der gleichen Gnade Gottes. Egal, mit wie viel Bildschirmzeit wir unsere Kinder erziehen. Ich bin nicht besser als die Eltern, die sich in der WhatsApp-Gruppe über Kleinigkeiten aufregen. Im Evangelium ist die Mauer eingerissen. Und Paulus ist davon so begeistert, von dieser Facette des Juwels des Evangeliums, dass er im Epheserbrief in ein Lobgebet ausbricht. Kapitel 3, er kann gar nicht mehr an sich halten vor Worte, aber bevor er mit diesem Gebet anfängt, unterbricht sich Paulus noch einmal kurz, unterbricht das Gebet und schiebt noch einen Gedanken hinterher, den er nämlich irgendwie festhalten muss. Und damit sind wir beim eigentlichen Predigttext für diese Predigt. Ich lese einmal die zwei entscheidenden Worte aus Epheser 3 vor. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Paulus sagt, an Weihnachten lüftet Gott das große Geheimnis. Er offenbart seinen ewigen Heilsplan. Als Mensch auf die Erde zu kommen und am Kreuz seine Menschen zu erlösen. Und jeden als sein Kind anzunehmen, der ihm vertraut. Egal, ob er sich immer versucht hat, an die Regeln zu halten oder ob er sie alle gebrochen hat. Egal, ob er vorher drin war oder ob er vorher draußen war. Und während Paulus über dieses große Geheimnis staunt, da wird Paulus ein wenig poetisch. Er sagt, wir Heiden, die wir vorher jenseits der Mauer außen vor waren, wir sind nun dreierlei. Wir sind erstens Miterben, zweitens Mitglieder und drittens Mitbewohner. Paulus wird da ganz poetisch. Er benutzt eine Alliteration. Er bildet drei Begriffe, die alle mit dem griechischen Präfix syn beginnen. Also das kennen wir sogar im Deutschen, dieses syn. Es bedeutet miteinander zusammen. Wir kennen es aus Worten wie Synergie, zusammenwirken oder Sympathie, mitleiden. Paulus sagt, durch das Evangelium sind wir dreierlei. Schauen wir uns das jetzt einmal noch der Reihe kurz nach an. Erstens, wir sind Miterben. Miterben der Verheißung. Starkes Bild. Gott hat sein Testament neu aufgesetzt und er hat dich als Erbe mit eingetragen. Und ich weiß, Erbe ist ein heikles Thema. Ich bin als Pastor, ich komme häufiger mal zu Familien, wenn gerade jemand gestorben ist, und man erlebt ziemlich häufig mit, dass Familien sich auch über das Erbe zerstreiten, weil der eine sich übervorteilt fühlt und die andere glaubt, zu kurz zu kommen. Der Punkt ist ja nur, Gott ist unendlich reich. Bei Gott kommt keiner zu kurz. Je mehr Erben es bei Gott gibt, desto besser. Da ist viel Platz für sehr viel Erben. Siehst du, wie das Evangelium Menschen wieder zusammenführt? Weil Spaltung unter uns doch oft entsteht, weil wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Aber hey, als Christen sind wir durch das Evangelium reich. So fasst Paulus im 2. Korintherbrief das Evangelium zusammen. Gott wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Wir sind alle gemeinsam Miterben der Verheißung, schreibt Paulus. Das Versprechen, das Gott eines Tages Abraham gegeben hatte, gilt nicht nur für seine biologischen Kinder, sondern gilt für alle, die diesem Versprechen glauben. Gott schenkt uns eine neue Ewigkeit bei ihm. Gott schenkt uns zweitens ein neues Leben, das schon jetzt beginnt. Er schenkt uns drittens seinen Heiligen Geist als Tröster. Er schenkt uns viertens, dass wir sein Kind sein dürfen. Und er schenkt es allen. Er schenkt es den jüdischen Hirten im Stall von Bethlehem. Und er schenkt es den drei heidnischen Magiern aus dem Morgenland. Wir alle in unserer Gemeinde sind gleich reich vor Gott. Alle unverdient, alle sind wir Erben aus Gnade. Erstens, wir sind Miterben. Zweitens, wir sind Mitglieder. Das ist eines der Bilder, was Paulus hier öfter benutzt. Er sagt, wir als Gemeinde, wir sind wie ein Körper. Der eine ist der linke Arm und der andere das rechte Bein und du bist vielleicht das Auge. Und manch einer von uns fühlt sich vielleicht eher wie die Milz oder wie der kleine Zeh. Und dann kommt man sich nicht sonderlich wichtig und bedeutend vor. Aber jeder, der sich schon mal den kleinen Zeh gestoßen hat, weiß, dass das so nicht stimmt, dass es unwichtige Körperteile gibt. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, schreibt Paulus an anderer Stelle. Und so wichtig das ist, dass jeder von uns eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, Gott lässt es nicht zu, dass wir unseren Glauben individualisieren. Denn als Christ bist du ja mit Jesus verbunden, aber du bist nicht allein mit Jesus verbunden, sondern die anderen sind es auch. Und je tiefer wir das verstehen, je tiefer wir merken, auf welcher Ebene wir eigentlich als Gemeinde zusammengehören, über alle kulturellen, über alle politischen Mauern hinweg, desto mehr fangen wir an, auch anders miteinander umzugehen. Schau dich in der Gemeinde um. Das sind die Menschen, die mit dir Teil des Leibes Christi sind. Du hättest es dir so nicht ausgesucht, aber Gott hat euch zusammengefügt. Also, wenn einer weint, dann weint mit. Weint mit, wenn es euch schlecht geht. Helft einander, wenn ihr Hilfe braucht. Freut euch miteinander, wenn einer einen Erfolg zu feiern hat. Wir sind Miterben, wir sind Mitglieder und wir sind drittens Mitbewohner. Das ist die dritte Vokabel, die Paulus hier benutzt. Und er benutzt sie auch an einer anderen Stelle, nämlich im 1. Korintherbrief, wenn er mit den Korinthern über das Abendmahl nachdenkt. In der Antike zeigen sich ja Mauern, die Menschen trennen, auch darin, dass man sich zu bestimmten Menschengruppen lieber nicht an einen Tisch setzt. Aber in jedem Abendmahl, das wir als Gemeinde miteinander feiern, werden die Mauern eingerissen. Und über die Unterschiede hinweg haben wir Platz an diesem Tisch als Gottes Mitbewohner. Und deswegen sagte man auch nicht früher, wir feiern in mehreren Runden Abendmahl, sondern es gibt mehrere Tische. Weil dieses Bild vom Tisch sprachlich zeigt, wir als Gemeinde sitzen alle gemeinsam an einem Tisch. Während uns unsere Herkunft, unser menschliches Fleisch, sag ich mal mit biblischen Worten, während uns unser menschliches Fleisch oft trennt, führt uns das Fleisch Christi, das wir an diesem Tisch empfangen, zusammen. Jesus gibt uns im Abendmahl seinen Leib und führt uns dadurch zu einem Leib zusammen. Also, mach dich auf. Geh zum Stall von Bethlehem. Gemeinsam mit den Magiern aus dem Morgenland, die meinen, sie könnten Sterne deuten. Schon ein bisschen schräg, oder? Geh dorthin gemeinsam mit den Hirten auf dem Feld, die nicht viel verdient haben und damals vermutlich sehr viel arbeiten müssen. Und hätten sie damals vielleicht schon ein iPad gehabt, hätten sie vielleicht ihr kleines Hirtenkind auch davor gesetzt. Sei Teil dieser schrägen Gemeinschaft, die Jesus anbetet. und staune über Jesus. Und staune, und während du staunst, wirst du erleben, wie die Steine von den hohen Mauern, die uns trennen, anfangen zu bröckeln und dann fallen. Denn Gott wurde Mensch, um die Menschheit wieder zusammenzuführen. Amen.